so jedem Skat, schenkt eine Tanne Debat. Deutschen raus und die Gläser sind dich. Und der Friese regelt sich. Friesen den fallen wir. Friesen den trinken wir. Friesen den fallen wir. Friesen den lieben wir. Stadion im Kinosaal gibt es keine Getränkewahl. Unter dem Mantel gut versteckt. Wir die Kanne Friesentee mit. Friesentee, den wollen wir. Friesentee, den trinken wir. Friesentee, den wollen wir. Friesentee, den lieben wir. Urlaub auf dem Campingplatz. Trinken wir auch Bier von Fass. Alles wäre zu später schon. Reiß die Kanne Tee herum. Friesentee, den wollen wir. Friesentee, den trinken wir. Friesentee, den wollen wir. Den trinken wir, Friesentee, den wollen wir, Friesentee, den lieben wir, Friesentee, den wollen wir.